Meine Zuhörer, musikalische Erfahrungen zwischen dem Temps-Espace, dem von dem Philosophen Bergson geprägten Begriff einer abstrakten gemessenen Zeit und dem Temps-Durée, der organischen erlebten Zeit, beschäftigten uns in der vorigen Sendung. Wir fanden, dass die abstrakte, messbare, mechanische Zeit sich nicht nur in der Notenschrift zeigt, sondern auch zu einem inhaltlichen Moment der Musik werden kann. Diese Linie verfolgen wir heute weiter. Robert Schumanns Toccata konnte als künstlerisches Dokument aus einer früheren Phase der Industrialisierung gelten, in der sich die Hoffnung nicht nur auf eine immer weiter greifende Unterwerfung der elementaren Naturkräfte richtete, sondern auch auf etwas wie Humanisierung der Natur durch die Technik. In der Phase des Spätindustrialismus, etwa bei Strawinsky, wird eine solche Hoffnung nun nicht mehr artikuliert. Die verselbstständigte zweite Natur, wie man die Technik auch genannt hat, und die unmittelbaren natürlichen Regungen sind nicht mehr zu harmonisieren. Temps-Espace und Temps-Durée stehen nun in zerstörerischer Konfrontation und sind kaum mehr miteinander zu vermitteln, wie doch noch bei Schumann. Die Elemente der organischen musikalischen Zeit, des Temps-Durée, wie harmonische Atmung, Pulsation, die besonderen Qualitäten des Vorher und des Nachher oder des erfüllten Jetzt, der Entwicklung zum Ziel hin, sind in Strawinskys Musik sozusagen nur noch in Restbeständen vorhanden. Temps-Espace dringt zersetzend in sie ein. Das Leben in einer Melodie wie dem Thema des ersten Satzes der Strawinskyschen Klaviersonate wirkt wie aus zweiter Hand. In etwas veränderter Metrik könnte es uns in einer Sonatine mittlerer Güte begegnen. Solche Melodien bei Strawinsky gleichen Marionetten, die selber kein Bewusstsein haben, die nicht wissen, was derjenige weiß, der sie in Bewegung setzt. Der merkwürdig indirekte Ausdruck kommt nicht zuletzt dadurch zustande, dass die tonal als organisch empfundene Harmonik gestört, verdreht, ja im Wortsinn verrückt ist, denn eigentlich müsste dieses bescheidene Thema doch folgendermaßen harmonisiert sein, das heißt harmonisch so atmen. Komponiert ist indessen gerade dort die Dominante, wo die Tonika zu erwarten stünde und umgekehrt. Aber doch auch dieses nicht konsequent. Das Vexierspiel bei solchen Strawinsky-Stücken besteht gerade darin, dass manchmal die Harmonien auch in Anführungsstrichen richtig klingen, wie bei Übergängen wie dem folgenden. Hinzu kommt nun, dass auch der Stil dieses Stückes keine zeitgeschichtlich organische Kopie ist, wenn man so sagen darf, sondern gleichsam montiert wirkt. Bevor das Thema erklingt, das wir einer klassischen Sonatine zuordneten, erscheinen 12 einleitende Takte, die an ein älteres barockes Modell anknüpfen. Hier könnte man etwa den Beginn eines Bachschen Orgelpräludiums des in A-Moll assoziieren. Der zweite Satz der Sonate klingt in seiner satztechnischen Faktur etwa oben Legato, unten Staccato, nach gewissen Einfällen Schuberts, zum Beispiel dem zweiten Satz der A-Moll-Sonate, Opus 164. Stravinsky formt in dieser Satztechnik ein faszinierendes, quasi uneigentliches Klangbild. Bruchstücke historischer Epochen werden hier also aus ihrem organischen Zusammenhang gerissen und neu montiert. Ein Verfahren, das an das Zusammenkleben von Tonbändern oder Filmen erinnert. Das heißt, kleine, sehr verschiedenartige Stücke organischen Zeitverlaufs werden in einen gleichmäßigen mechanischen Zeitfluss integriert. Temps Durée wird von dem Temps Espace beschlagnahmt. Der letzte Satz dieser Sonate ist anfangs abermals eine verzerrte Widerspiegelung eines Bachschen Klavierstücks, sagen wir einer Invention. Am deutlichsten wird aber wohl die Störung der organisch Erlebten durch die mechanische Zeit im Rhythmus Stravinskys. Dafür ein Modell aus dem Finale der Klaviersonate. Nach dem inventionenartigen Beginn, den Sie eben hörten, erscheint ein ausgesprochen tänzerischer Impuls. In ihm ließe sich der Ansatz eines Geschwindmarsches hören. Die Initiative könnte zum Beispiel durch Motivwiederholungen weitergeführt werden. Aber der Impuls versandet und läuft sich in den folgenden Takten fest, während unten ein simples Auf und Ab der Bewegung zu hören ist. Und dann setzt ja je nur eine Achtelpause lang der Fortgang aus. Die seltsame Vergleichgültigung der Zeit, das Eindringen von Temps Espace, prägt sich an einer bestimmten rhythmischen Einzelheit hier besonders deutlich aus. Der Rhythmus wird entqualifiziert. Synkopen werden entwertet. Denn eigentlich stauen ja Synkopen und verstärken damit gleichzeitig die Energie, halten die Strömung auf und intensivieren sie in einem. Hier indessen ist zu beobachten, dass die rhythmische Spannkraft sich durch die Synkopen nicht mehr steigert, dass vielmehr die Bewegung gewissermaßen ausleiert. Bei dem ruckartig betonten Akkord nach der Pause, den Sie eben schon hörten, ist nicht mehr auszumachen, ob er eigentlich als Taktschwerpunkt oder als Synkope zu gelten hat. Ein ähnliches rhythmisches Phänomen ereignet sich dann etwas später. Zunächst haben wir einen klaren Zweivierteltakt mit deutlichem Pulsieren. Plötzlich aber gerät die 16. Bewegung durch Einschub von 5/16 Takten durcheinander. Es herrscht metrische Anarchie, die erst durch die wiederhergestellte Herrschaft des Zweiviertelpulsierens beendet wird. Hier wird mithin die organische Taktschwingung vorübergehend völlig aufgehoben, obwohl doch die Bewegung in vollkommenem Gleichmaß weitergeht. Was sich in Schumanns Toccata, die das vorige Mal im Mittelpunkt der Betrachtung stand, erst anbahnte, die Verschiebung der Taktakzente, wird bei Strawinsky stellenweise zu einem prinzipiellen Verfahren. Bei Schumann gab es eine Konkurrenz zwischen dem legitimen und dem usurpierenden Metrum, die zuletzt zugunsten des legitimen entschieden wurde. Bei Strawinsky aber ist das Metrum überhaupt verstört. Zweifellos liegt nun in dieser Musik, ihren harmonischen und rhythmischen Dissonanzen, in ihren immer wieder zum maschinellen, erstarrenden, tänzerischen Impulsen, ein Ausdruck von Leiden, aber nie der von Mitleiden. Vielmehr geht gerade diese Musik auf äußerste Distanz zur Emotion. Sie will nicht mehr Freude oder Leiden des Ich bekunden. Und doch registriert sie seismografisch die Erschütterung des Subjekts im Zerfall lebendiger Ordnungen. Dieser in der Verstörung der musikalischen Zeitcharaktere erscheinende Ausdruck des »So ist es« ist doppeldeutig. Ein Zug von Unempfindlichkeit ist nicht zu verkennen, aber doch ebenso wenig der Zug zur Aufklärung, der Zug von durchdringendem, erbarmungslos kritischem Bewusstsein. Die Frage nach der richtigen Darstellung der späteren Strawinskischen Werke stößt auf den in dieser Musik ungelösten Kontrast zwischen dem Elan vital und der Erstarrung, zwischen den schwingenden Impulsen des Temps duré und dem mechanischen Verlauf des Temps espace. Das ist ihre eigentliche, ihre tiefste Dissonanz. Weder darf Strawinsky dumpf motorisch, maschinenhaft klingen, noch aber beseelt emotional. Vom Interpreten ist ein risikoreicher Balanceakt gefordert. Strawinskys merkwürdige Affinität zur Zirkuswelt muss beim Spiel immer gegenwärtig bleiben. Von den zwei Aufnahmen, die ich hier vergleichen kann, spielt die Pianistin Marie-Françoise Buquet die Sonate in schönem Legato und ausdrucksvollen dynamisch-agogischen Kurven, als läge ihr daran, Strawinsky gewissermaßen gegen das Mechanische in Schutz zu nehmen. So gibt es bei ihr weiche romantische Tongebung und auch kleine, freundliche Rubati. Ganz anders des Schiranki. Tongebung und Rhythmus sind aus ganz anderem Material. Der Klang ist wie kristallisch, es gibt kein romantisches Legatissimo und der Rhythmus ist eine stählerne Achse. Hören Sie nun den zweiten Satz von der Pianistin Marie-Françoise Bucquet. Sie entfaltet dort ein ansprechendes Grazioso-Spiel und vermeidet, besonders im Mittelteil, allen Anschein von rhythmischer Rigorosität. Das war der zweite Satz der Strawinskischen Klaviersonate, gespielt von Marie-Françoise Bucquet. Bei Desiranki kommen dagegen gleich anfangs die Staccati links heraus, als tickte eine Präzisionsmaschine. Und gleichwohl schwingt doch der obere Part in Kurven dagegen, nicht agogisch, aber durchaus dynamisch. Thank you. muss hier feststellen, dass Marie-Françoise Bücquet mit ihrem schön gepflegten Klavierspiel den Strawinskischen Ton ganz verfehlt, weil sie das eigentliche Problem des Stückes nicht erkannt hat. Sie integriert das Werk schlicht in jenen gefälligen Stil des Klavierspiels, wie er vielerorts gelehrt wird. Schöner Ton, geschmeidige Technik werden angestrebt, aber die Werke nicht in ihrer Tiefe verstanden. Dagegen vollbringt Ranke einen ganz erstaunlichen Balanceakt. Sein Spiel schillert dauernd zwischen lebendigem Tanz und marionettenhafter Strenge. Rhythmisch außerordentlich asketisch, fast nur an der Tempoachse entlang, dynamisch dagegen schattierend, trifft Ranke genau den Strawinskischen Ton. Musik ist auch hier noch Kunst des Übergangs, aber gleichsam eines Negativen, vom Organischen immer wieder zum Mechanischen. Strawinskis Motorik hat in dieser Darstellung aggressiven, polemischen Charakter und wird nicht milde beschwichtigt, wie bei der anderen Aufnahme. Auch hinter scheinbar organischen Phrasen lauert stets der Einschlag mechanischer Zeit und verhindert alle echte Entspannung. Hören Sie jetzt die ganze Klaviersonate von Igor Strawinsky in 3 Sätzen. Er spielt Dessus Ranke. Das war Strawinskys Sonate für Klavier, gespielt von Dessieux Ranki. Würde aus unserer Zeit, einer späteren, nichts als Strawinskys Musik überliefert, so würde ein Nachkomme dennoch erstaunlich viel über unsere Epoche erfahren. Strawinsky ist eben darum eine so bedeutende Erscheinung, weil seine Musik einen Durchblick auf bewegende Grundkräfte unseres Zeitalters preisgibt, wie auf den allbeherrschenden Maschinenrhythmus oder auf die Gegenwärtigkeit des Vergangenen, losgelöster Kunstphänomene aus verschiedensten Epochen. Gewiss finden sich auch sonst in der neueren Musik Stücke, die die zweite Natur, Technik, widerspiegeln, aber nicht kritisch, im scharfen Bewusstsein des eigentlichen Konflikts wie bei Strawinsky, sondern affirmativ, ja hymnisch begeistert. Auch ein so berühmtes Werk wie Arthur Onegas Pacifique 231 wirkt von heute aus gesehen gegen Strawinsky schlechthin naiv, so eindrucksvoll es auch instrumentiert ist und hier in einer Aufnahme mit den New Yorker Philharmonikern unter Leonard Bernstein präsent wird. Die New Yorker Philharmoniker unter Leonard Bernstein spielten Pacific 231 von Arthur Honegger. Allgegenwärtig ist heute die Gefahr der Verwechslung des einen Aspekts des temps duré, nämlich des organischen Pulsierens, mit dem entqualifizierten absoluten Gleichmaß der vom temps-espace gesteuerten Ordnung. Es gibt Erscheinungen, in denen beides oft nahezu ununterscheidbar ineinander wirkt, nämlich in gewisser Folklore und auch beim frühen Jazz. Wenn es auch zu einer gewissen Symbiose von Tanz und Maschinentakt etwa im Marsch kommen kann, so ist doch vor aller kruden Gleichsetzung dringlich zu warnen. Wenn heute wohl die gesamte sogenannte U-Musik nicht mehr ohne die obligate Schlagzeugmaschinerie auskommt, es gibt ja auf den elektronischen Instrumenten mitlaufende Geräuschfolien, die jeder beliebigen Melodie unterlegt werden können, wenn weiterhin eine solche Schlagbegleitung barocken und klassischen Stücken hinzugefügt wird, so beruht dies eben vor allem auf der Verwechslung und falschen Gleichsetzung von organischer und abstrakt-mechanischer Zeit, von Pulsieren und Ticken. Bei den Playback-Stücken von Jacques Lussier wirkt die unterlegte Schlagzeugfolie darum so zerstörend, weil sie in der pleonastischen Verstärkung der kruden Metrik die feine und verästelte Polyrhythmik in jeder Einzelstimme und in den Beziehungen der Stimmen untereinander einfach plattwalzt. Hören Sie hier ein Playback-Beispiel, die Verkleidung des Bachschen D-Moll-Klavierkonzerts. Je mehr das eigentliche musikalische Leben in der Interpretation der sogenannten ernsten Musik gefährdet ist, desto vernehmlicher und unnachgiebiger dröhnt der dumpfe Schlag des temps-espace in der sogenannten U-Musik ans Ohr. Sie steht unausgesetzt unter dem Bann des leeren Taktschlags, der erbarmungslos alle Affekte an die Kette legt, auch die lyrisch gemeinten und intimsten. Seine Kontinuität fungiert als Schrittmacher des alarmenden Herzschlags solcher Musik, hält in Betrieb, ist Gewähr, dass es weiter und immer weiter geht und zeigt endlich äußerlich den Grad der Mechanisierung des musikalischen Lebens überhaupt an. Was dem schwachen musikalischen Ich Halt, Sicherheit, Objektivität zu garantieren scheint, erfüllt das Erwachte mit Entsetzen. Es gibt einige Stücke in der neueren Musik, die den Kontrast der beiden Zeitbegriffe ausdrücklich thematisieren. Im frühen Expressionismus der Musik ist zu beobachten, dass je weiter Mechanisierung und Normierung des äußeren Lebens fortschreiten, im Innern gerade der entgegengesetzte Prozess stattfindet. Es ist, als wolle sich die subjektive Sprache am liebsten überhaupt keiner zeitlichen Reglementierung mehr fügen. So in Schönbergs 6 Klavierstücken Opus 19 aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das zweite dieser erstaunlichen Stücke kann als winziges musikalisches Psychogramm gelten, in dem der Zusammenprall der zwei Zeitbegriffe, des Beseelten und des Entseelten, dargestellt wird. Im unteren Part ist pianissimo an der Grenze zum Unhörbaren so etwas wie das unerbittlich mechanische Zeitvergehen artikuliert. In den ersten drei Takten erscheint im gleichmäßig leeren metrischen Kontinuum ein dreimal wie sinnlos sich wiederholender Rhythmus. Er ist ohne jegliche Agogik und Dynamik darzustellen. Oben dagegen erklingt leidenschaftlichster Einspruch gegen solchen Zeitgang, wie ein halb unterdrückter Schrei. Beides zusammen zu artikulieren, hieße eigentlich unten absolut metronomisch, oben dagegen in heftigstem Rubato zu spielen. Da dann aber die beiden Hände gänzlich auseinander gerieten, ist das nur anzudeuten, etwa in der folgenden Weise. In der Fortführung dieser nur neuntaktigen Komposition, einem Moment musical im Wortsinn, dringt dann in den unteren Part gleichfalls organische, erlebte Zeit ein, und so wird es tatsächlich Aufgabe der Interpretation, eine kaum lösbare Aufgabe, von Viertel zu Viertel, von Augenblick zu Augenblick wechselnd, die zwei unvereinbaren Zeitbegriffe zu artikulieren, einmal beseelt, einmal metronomisch zu spielen. Hören Sie hier das ganze Klavierstück, Arnold Schönbergs Klavierstück Opus 19 Nummer 2. Mit äußerster Eindringlichkeit hat auch Leos Janáček den Horror Vacui angesichts der blind waltenden Zeit im zweiten Satz seiner Sonate Von der Straße dargestellt. Sie stammt aus dem Jahr 1905 und ist ein Denkmal für einen bei Unruhen in Brünn getöteten Arbeiter. Die Überschrift dieses Satzes heißt Tod. Keine Musik aber vermöchte den künstlerischen Ausdruck dafür zu finden. Dennoch zeigen die Titel der beiden Sätze Vorahnung und Tod nicht ein vages Programm an, sie deuten vielmehr auf die innerste musikalische Struktur. Der Sinngehalt des zweiten Satzes erscheint in einer besonderen, wohl einzigartigen Konstellation von Metrum und Rhythmus. Im Allgemeinen versinnlicht die traditionelle Musik das Metrum, indem sie rhythmisch, melodisch oder harmonisch die metrische, also die Taktordnung, erfüllt. Und so ist der Takt fast immer spontan erkennbar. Hier dagegen lässt die Musik trotz zunächst einfacher Struktur den Takt nicht mehr richtig wahrnehmen, weil in den ersten drei Takten die Schwerpunkte auf die Pausen fallen. Ohne Kenntnis der Notation wird dieses Thema des zweiten Satzes der Janácek-Sonate vermutlich in der folgenden Weise aufgefasst. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Notiert dagegen ist 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Weithin ist das metrische Verständnis durch die überlangen, reglosen Halte und durch die rhythmischen Komplikationen im späteren Durchführungsteil erschwert. Aber bereits einfache Rhythmen verweigern sich dem Verstehen. So zum Beispiel der punktierte Rhythmus an der folgenden Stelle. Grund dafür ist, dass statt der Zieltöne der Punktierung Pausen eintreten. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Und selbst wenn man den Klang auf dieser Pause je abreißen lässt, bleibt doch ganz ungewiss, ob hier so gehört werden kann, wie notiert ist. Warum aber wurde eine Notation gewählt, wenn sie doch nicht zweifelsfrei zu erkennen ist? Manche Interpreten scheinen das Notenbild nur als Aufforderung zur Improvisation zu betrachten. Dann aber wirkt die Musik als fragmentarische Lyrik, ohne dass die Pause zwischen den Bruchstücken charakteristisches Profil gewinnen. Die wahre Funktion der Notierung scheint indessen vielmehr eine Aufforderung zur Strenge als zur Rubato-Freiheit zu sein. Wird der Anspruch des Metrums ganz ernst genommen, so verwandelt sich das Espressivo auf ungeahnte Weise. Es wächst aus der nur subjektiven Sphäre hinaus und misst sich an einem ganz anderen. Wenn auch der notierte Takt schwerlich konkret hörbar zu machen ist, so hat er doch entscheidende Wirkung im Ausdruck, nämlich als das Sprach- und Ausdruckslose, das Unaufhörliche, Unaufhaltsame, ist es eben das Gegenüber zum Erklingenden. Und gerade so steigert sich dessen Ausdruck, anstatt sich abzuschwächen. Der Takt darf hier nicht als pulsierend gedacht werden, sondern als starrer metronomischer Schlag, eben als Walten des temps espace. Sein Sinn ist der des Abstrakten, des Sinnfernen. Der eigentliche Gehalt des zweiten Satzes ist die Antwort, die die Musik darauf gibt, sei es nun in Resignation, Ohnmacht oder im Aufbegehren. Erst in solcher Auseinandersetzung des emotional-dramatischen im Vordergrund mit dem schweigenden Hintergrund gewinnt diese Musik ihr ganz einmaliges Profil. Die hier dem Interpreten gestellte Aufgabe ist in sich gegensätzlich und wohl auch nahezu unlösbar. Er muss einerseits den Grundschlag des Ganzen mit möglicher metronomischer Strenge durchhalten und andererseits doch die einzelnen Figuren agogisch dagegen setzen. Der Satz ist eines der ganz wenigen Stücke, das eigentlich ein stummes metronomisches Zählen erforderte. Doch nur, um diesem in jeder Geste und im höchsten Passionato zu widerstreben. Hören Sie nun den zweiten Satz aus Leos Janáceks Sonate von der Straße ganz.